Pi-Radio-Verbund. Radio zum Einschalten und Ausrasten. 16 Uhr, Mittwochnachmittag im noch Pi-Radio-Verbund. Hier eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch wie schon so oft Markus. Heute in der Sendung... Ja, die Frequenzvergabe der MABB, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die schlägt Wellen. Die hat Auswirkungen auf viele Dinge auf dieser Frequenz, wahrscheinlich auch auf der 90,7 in Potsdam. Und wir beschäftigen uns in dieser Woche ein weiteres Mal damit. Diesmal allerdings aus einem etwas anderen Blickwinkel, denn die Entscheidung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg zugunsten von Reboot FM, uns einen Tag wegzunehmen und entgegen aller vorher getätigten Ausschreibungen eben kein einheitliches Radio auf dieser Frequenz zu etablieren. Die treffen uns inzwischen auch finanziell. Wir verlieren nicht nur einen Tag, sondern wir werden auch die Finanzierung einiger Studios jetzt nicht mehr aufrechterhalten können, beziehungsweise nicht mehr in der Form wie jetzt. Aber dem werden wir Abhilfe schaffen, weil wir eine Solidaritätsparty oder ein Konzert machen. Ich habe dazu heute ein ausführliches Interview mit einem der Organisatoren dieses Konzerts vorbereitet und auch etwas Musik herausgesucht von Künstlerinnen und Künstlern, die dort auftreten. Dann haben wir einen sehr schönen Artikel, wie ich finde, oder Kolumne von Mumia Abu-Jamal, politischer Gefangener in den USA, der über die Freilassung eines anderen politischen Gefangenen, namentlich Mike Africas, einen Beitrag verfasst hat. Das werdet ihr heute in der Sendung hören. Nach 40 Jahren Gefangenschaft ist Mike Africa vor wenigen Wochen freigekommen in Pennsylvania in den USA. Wir haben einen ausführlichen Demo-Ticker, der sich neben dem Gedenken an 100 Jahre unvollendeter Revolution und vor allen Dingen antifaschistischen Gedenken an die Opfer der Shoah, der Vernichtung, die ja am 9. November mit der sogenannten Reichskristallnacht begann. Und vor allen Dingen auch die Provokationen, die Nazis jetzt an demselben Tag, an dem kommenden Freitag hier in Berlin auf die Straße bringen wollen, damit auseinandersetzt und natürlich auch den Protest gegen das neue Polizeiaufgabengesetz, in dem sich in Brandenburg jetzt sogar schon die Pfeifen, anders kann man es nicht sagen, der Linkspartei, dem zugestimmt haben, diesem Terrorinstrument autoritären Staatsdenkens, das jetzt auch in Brandenburg verabschiedet werden soll. Dagegen richtet sich am Samstag eine große Demonstration von Berlin recht einfach zu erreichen. Das haben wir heute im Demo-Ticker. Dazu natürlich die Veranstaltungshinweise. Ich sagte es schon, es gibt auch eine Menge Musik, unter anderem von Bands, die für das Freie Radio Berlin in naher Zukunft auftreten werden, nämlich am 16. November. Und da fangen wir gleich mal mit einer an. Los geht's. Hold on.

Ja, das gerade gehörte hier ein Auszug von den im Interview ja ausgiebig besprochenen Toilets. Fortuna kauft dir was, heißt der Song, ist schon ein bisschen älter. Die haben ein paar neuere Sachen gemacht, aber die kann ich leider irgendwie nicht bekommen. Deswegen musstet ihr ja ein altes Demo hören. Erinnert mich ganz schön manchmal an Fox Devils Wild. Das liegt nicht nur am Keyboard, sondern auch an der Grundstimmung. Fox Devils Wild, eine weitere Berliner Band, die in dieses Konzert super reingepasst hätte. Schade, dass sie niemand gefragt hat oder... Vielleicht hat sie auch jemand gefragt, sie hatten keine Zeit. Für alle die, die es ein bisschen härter mögen oder ein bisschen mehr auf die Glocke sozusagen, denen sei Smelly Family empfohlen. Waren ja hier eben im Interview auch vorgestellt waren sie. Und ihr hört jetzt eine Darbietung dieser Band. Smelly Family mit ihrem Song Last Trip von ihrer 10-Inch namens Back from a Void hier auf Radioaktiv Berlin und am Freitag, den 16. November, live auf dem Solidaritätskonzert für die freien Radios in Berlin in der Roten Insel in der Mannsteinstraße 10 in Berlin-Schöneberg. Ausgehtipps für diese Woche. Der erste Hinweis gleich heute Abend, 19 Uhr, also bald nach dieser Sendung. Und zwar gibt es in der Beiz eine Beleuchtung und Widerstand von Chemnitz, Köthen und, aus dem Veranstaltungstext. Die Ereignisse dort haben auch Nazis in Berlin ermutigt, sich wieder verstärkt im Stadtraum zu zeigen. Am 3. Oktober zogen ca. 1500 von der Polizei und Wasserwerfer geschützt durch Berlin-Mitte. In Neukölln tauchten an 2 Wochen hintereinander Gruppen von Faschos auf, die sich linke Treffpunkte ausgeguckt hatten. Konnten aber, bevor sie Schaden anrichten, vertrieben werden. Viele Menschen in den Kiezen haben das Bedürfnis, aktiv zu werden. Manche sind auf der Suche nach festen Bezugsgruppen. Deshalb haben wir vom Berliner Bündnis gegen Rechts beschlossen, mit den bei uns vertretenen Gruppen eine Infoveranstaltung zu machen, ohne Podium, dafür mit mehreren Thementischen, an denen sich Mensch informieren kann, wer was wo macht und welche Schwerpunkte und Umsetzungsstrategien die einzelnen Organisationen und Strukturen haben. Kurz, was anliegt im Hot-Herbst-Winter und wie das Agieren im öffentlichen Raum gegen Faschus, AfD, Nazi-Tools und dergleichen schlammiges Gelichter sichtbar und sicherer umzusetzen ist. Diese Veranstaltung heute Abend ab 19 Uhr in der Beiz und die findet ihr in der Schönhauser Straße 26a, Ecke Wörterstraße in Berlin-Prenzlauer Berg. Das liegt zwischen den U-Bahnhöfen Senefelder Platz oder Eberswalde Straße, beide auf den Linien U2. Zwei Veranstaltungen für morgen, für Donnerstag. Einmal um 20 Uhr im Café Kralle im Wedding. Dort ist MLS Freudel, Gentrifizierungs-Bashing-Film. Kampf um den Treptower Berg. Das gnadenlose Gentrifizierungswürgen der Bionade-Gutmütter. Ein Film aus Deutschland aus dem Jahr 2011, dauert 42 Minuten. Regie hat Mike Spike Freudel. Aus dem weiteren Filmtext. Berlin im Ausverkauf. Anhand zweier junger gescheiterter Künstlerinnen, die auf kommerzielle Yoga- und Selbstoptimierung-Oase umsatteln und die angestammten Hausbewohner vertreiben, wird in das gierige Herzchen der Gentrifizierung geschaut. Kapitalistisches Hauen und Stechen unter der Fassade der Gutheit. Dann kommt der Großinvestor. Ja, also diesen Gentrifizierungs-Bashing-Film könnt ihr euch morgen um 20 Uhr im Wedding und zwar im Café Kralle anschauen. Das Café Kralle findet ihr in der Hochstädter Straße 10a und das ist nahe dem U-Bahnhof Leopoldplatz. Oder ihr geht gleich ins Zentrum des Geschehens in den Prenzlauer Berg. Da gibt es nämlich morgen wiederum in der Beiz einen Vortrag und zwar um 20 Uhr über prekäre Arbeitswelten im digitalen Zeitalter. Das ist ein Vortrag von Stefan Dittel, Autor des Buches Prekäre Arbeitswelten von digitalen Tagelöhnern bis zur Generation Praktikum. Das ist der Buchtitel. Aus dem Veranstaltungstext. Fast 40% der Beschäftigten in Deutschland arbeiten inzwischen in diesen oder anderen prekären Arbeitsverhältnissen. Für die Betroffenen heißt das häufig niedrige Löhne, geringe soziale Absicherung und ständige Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Seit der Agenda 2010 die Grundlage für die anhaltenden Boom prekärer Beschäftigung legte, stieg jedoch nicht nur die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer kontinuierlich an, es standen auch immer neue Formen des Prekariats. In diesem Vortrag widmet sich Stefan Dietl prekären Beschäftigungsformen im digitalen Zeitalter wie dem Crowdworking oder dem Gigwork. Er nimmt jedoch auch andere bisher wenig beachtete atypische Beschäftigungsverhältnisse wie die Arbeit auf Abruf oder die Ausbeutung von Wanderarbeiterinnen und Arbeitern unter die Lupe und gibt einen Einblick in die aktuellsten Entwicklungen der bereits seit längerem in Deutschland etablierten Formen prekärer Arbeit. Dieser Vortrag morgen Abend ab 20 Uhr in der Beiz, die Kneipe Beiz findet ihr in der Schönhauser Allee 26a Ecke Wörterstraße im Prenzlauer Berg zwischen den U-Bahnhöfen Senefelder Platz und Eberswalder Straße auf der Linie U2. Am Samstag dann um 18 Uhr ein Konzert mit Ponys auf Pump aus Berlin, Lötfeld aus Lübben und Koffer, ebenfalls aus Berlin. Ponys auf Pump spielen 80er Girls Punk oder Grills Punk und Lötfeld und Koffer spielen jeweils Punk. Es gibt dafür eine Küche für alle, gibt es dazu. Und ausdrücklicher Hinweis: keine Nazis, keine Tiere, keine Drogen, keine Hartalk. Das Ganze ab 18 Uhr in der Potze. In der Potsdamer Straße 180 in Berlin-Schöneberg, nahe dem U-Bahnhof Kleistpark auf der U7 oder den S-Bahnhof Yorkstraße. Wer in Neukölln an dem Abend unterwegs sein möchte am Samstag, kann um 19 Uhr in den Stadtteil an Lunte gehen. Dort gibt es eine Infoveranstaltung zur Innenministerkonferenz und anschließend ein Tresen. Aus dem Veranstaltungstext. Am 28. November 2018 wird die Innenministerkonferenz, kurz auch IMK, in Magdeburg stattfinden. Bei dieser Konferenz werden die strategischen Leitlinien und taktischen Mittel des Staates zur Herrschaftssicherung bestimmt. Wir wollen gemeinsam mit euch über die Entwicklung der Repression in der Bundesrepublik sprechen und wie die Einführung der neuen Polizeigesetze im Zusammenhang mit der Faschisierung der BRD zu sehen ist. Des Weiteren werden wir euch über die geplanten Proteste gegen die Innenministerkonferenz und den internationalistischen Block auf der Anti-Innenministerkonferenz-Demonstration am 24.11.2018 in Magdeburg informieren. Das Ganze am Samstagabend und zwar ab 19 Uhr in der Lunte und die findet ihr in der Weihersestraße 53 in Berlin-Neukölln nahe dem U-Bahnhof Bodinstraße auf der Linie U8. So, das waren einige ausgesuchte Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. We'll be right back. So, diese Lo-Fi-Künstler auf den Spuren von Chaos Z ist eine Berliner Band namens Maske. Ihr werdet jetzt nicht total überrascht sein zu hören, dass auch die für das Radio-Soli-Konzert auftreten werden. Und zwar am Freitag, den 16. November in der Roten Insel in Schöneberg in der Mannsteinstraße 10. Und ja, ihr merkt, das ist alles ziemlich punkig, aber trotzdem ist jede Band sehr eigen und nicht unbedingt diese Hochglanz einfachen Dinge, die man sonst so sieht, und das geht ein bisschen mehr unter die Haut, hat dabei aber auch einen ganz einfachen Zugang, wie ich finde. Also ich hoffe, der Radau wird euch gefallen, beziehungsweise der Radau wird sein Publikum finden, solidarisch für die freien Radiomacherinnen und Macher hier in Berlin. Und wo wir gerade dabei sind, spielen wir noch mal ein Lied von den Damsel in Distress. Die kommen übrigens aus Potsdam, die einzige nicht-Berliner Band an dem Abend. Und das heißt On the Road. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Kolumne von Mumia Abu Jamal. Mike Africa, free. It has been 40 years since Move member Mike Africa has been able to walk the street. Es ist unfassbare 40 Jahre her, dass Mike Africa, damals 23 Jahre altes Mitglied der Move-Organisation in Philadelphia, sich frei in den Straßen seiner Stadt bewegen konnte. Es folgten Jahrzehnte der Haft als politischer Gefangener nach dem Überfall einer schwer bewaffneten Polizeiarmee im Sommer 1978 auf das Move-Gemeinschaftshaus in Powell Village in Philadelphia. Nun ist Mike zurück in seinem Viertel. Mit einer schlichten Nachricht unter dem Hashtag FreeTheMove9 gab sein Sohn Mike Africa Jr. der Welt bekannt, Zitat, »Endlich frei! Am 8. August 1978 wurde mir mein Vater weggenommen. Erst am 23. Oktober 2018 habe ich ihn zurückbekommen.« Mike Senior ist das zweite Mitglied der Move-Gefangenengruppe Move 9, das auf Bewährung entlassen wurde. Seine Frau Debbie Africa war die erste, die im Juni freikam. Zitat, »Es ist irgendwie surreal, dass ich jetzt mit meinem Sohn und seiner Familie auf der Veranda sitzen kann und auch meine Frau hier ist«, sagt Mike Africa Senior, kurz nach seiner Heimkehr zu einem Reporter von Telesur. Und weiter, vor ein paar Stunden saß ich noch in einer Gefängniszelle. Nun versuche ich, das alles zu begreifen und mich zu orientieren. Mike Africa war schon immer als passionierter Läufer bekannt. Bereits als er im Old Holmesburg, dem Bezirksgefängnis von Philadelphia, in Untersuchungshaft saß, joggte er beim Hofgang wie ein flinker Hirsch am Rand des Freigeländes entlang. Er ist ein ruhiger, ernsthafter Mann, der während der Haft ganz besondere Repressalien ausgesetzt war. Licht in diesen dunklen Zeiten brachten seine Frau Debbie und ihre beiden Kinder Whit und Mike Jr., die ihn inzwischen auch zum Großvater machten. Was Move am 8. August 1978 als Unrecht geschah, wurde im Prozess gegen die Move 9 noch übertroffen. Richter Edwin Malmet lynchte sie juristisch, indem er sie wegen gemeinschaftlichen Totschlags an einem Polizisten zu 30 bis 100 Jahren Gefängnis verurteilte. Einer der am Überfall auf das Move-Haus beteiligten Cops war unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommen. Im Radiosender WWDBFM antwortete Malmert nach dem Prozess auf meine telefonisch an ihn gerichtete Frage, wer den Polizisten getötet habe, Zitat: "Ich habe nicht die leiseste Ahnung." Nur 7 der Move 9 haben überlebt. Merle und Phil Africa starben in der Haft. 5 warten noch immer auf ihre Entlassung auf Bewährung, wofür sie die Bedingungen seit 10 Jahren erfüllt haben. Sie sind nicht anders als Debbie und Mike. Warum wird ihnen ihre Entlassung auf Bewährung immer noch verweigert? 1976 arbeitete ich als Reporter für den Sender What Radio. Ich lud die Leute von Move zu mir in den Sender ein, um ein paar Interviews mit ihnen vorzubereiten. Kurz darauf erschienen 4 oder 5 Männer von Move in der Redaktion. Und als ich einen Blick auf den Parkplatz warf, war ich überrascht, dort keinen Kombi oder Bus von ihnen zu sehen. Als ich die Brüder fragte, wo sie geparkt hätten, brachen sie in Gelächter aus. Als ich sie verdutzt fragte, warum sie denn lachten, antwortete einer von ihnen, sie seien halt nicht zum Sender gefahren, sondern gerannt. Ich staunte, denn von ihrem alten Haus und Hauptquartier in Powelton Village bis zum Sender waren es immerhin einige Kilometer. Vor seiner Verhaftung war Mike auch ein sehr engagierter Musikstudent und über viele Jahre war die Gitarre sein Lieblingsinstrument. Entsprechend hat er bei mir im Sender nur eins im Sinn, als er mich fragte, sag mal Alter, welche Musik ist denn bei euch gerade angesagt? Das ist lange her, aber an Mikes Liebe zur Musik erinnere ich mich noch sehr gut. Jetzt kann er wieder Musik aus der ganzen Welt hören. Mike Africa Senior ist endlich frei. From Imprisoned Nation, this is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal, erschienen im Original auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung und Editierung in der Tageszeitung Junge Welt von Jürgen Heiser, übersetzt am 5. November 2018. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free them all. Free Mumia. Free Mumia. You can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Even in the middle east, why Smelly Family hier nochmal mit dem Song No Conclusion. Ihr müsst schon entschuldigen, weil ich spiele heute ausschließlich Musik von Bands, von denen ich weiß, dass sie am 16. November auftreten werden in Solidarität mit den Freien Radios Berlin. Denn wir brauchen diese Unterstützung. Ihr könnt uns diese Unterstützung geben. Die Bands geben sie uns, die DJs und DJs geben sie uns. Und natürlich auch die Rote Insel in der Mannsteinstraße 10 in Schöneberg, wo am Freitag, den 16. November, die ganze Chose steigt und stattfindet. Und weil ich jetzt gerade so gut in Stimmung bin, spielen wir noch einen letzten Song von den Potsdamern Damsel in Distress. Und der heißt, wenn ich das hier richtig sehe, Black Ball. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de Radioaktiv Demo-Ticker. Der Demo-Ticker diese Woche mit zwei Meldungen. Die erste morgen am Donnerstag um 17 Uhr. Das ist der 100. Jahrestag der Novemberrevolution in Deutschland. Und da findet um 17 Uhr am Brandenburger Tor am Pariser Platz eine Kundgebung statt unter dem Motto November 2018, 100 Jahre unvollendete Revolution. Es reden Bodo Zeuner, er ist Politikwissenschaftler, Doris Heinemann-Brucks, sie ist von Verdi und Rolf Becker, Schauspieler ebenfalls von Verdi. Aus dem Aufruftext. Nach dem Aufstand der bewaffneten Matrosen der Kriegsmarine in Kiel sprang der Funke der Revolution auf alle wichtigen Städte und industriellen Gebiete Deutschlands über. Am 9. November 1918 strömten auch die Arbeiterinnen und Arbeiter Berlins zum Generalstreik auf die Straße und besetzten die Kraftwerke, das Polizeipräsidium, das Telegrafenamt und das Reichstagsgebäude. Philipp Scheidemann von der SPD rief vom Reichstag aus die sogenannte Deutsche Republik und Karl Liebknecht vom Spartakusbund vom Stadtschloss die sogenannte Freie Sozialistische Republik Deutschland aus. Frankreich feierte in jedem Jahr am 14. Juli den Sturm auf die Bastille als Geburtsstunde der Republik. In Deutschland ist die Geburtsstunde der Republik vergessen. Vergessen ist auch, dass ohne die Novemberrevolution die Koalitionsfreiheit, also das Recht, sich in Gewerkschaften zusammenzuschließen, keinen ausdrücklichen Schutz durch die Verfassung bekommen hätte. Vergessen ist, dass es ohne die Novemberrevolution keine Betriebsräte gäbe. Vergessen ist, dass die Frauen mit der Revolution ihr Wahlrecht erkämpften. Wir wollen nicht nur an die Errungenschaften der Revolution 1918 erinnern, sondern auch an die Forderungen, die unerfüllt blieben. Es soll für ein für alle Mal Schluss gemacht werden mit Ausbeutung und Krieg. Das große Kapital, die treibende Kraft hinter dem Krieg, sollte sozialisiert werden. Das kapitalistische Eigentum wurde nicht angetastet. Es ging nur der Kaiser, die Generäle blieben. Es blieben die Feinde der Republik in der Verwaltung und Justiz. Es blieben die Gegner der Revolution und der republikanischen Freiheiten, des allgemeinen Wahlrechts, der Presse- und Meinungsfreiheit, der erkämpften Arbeitsrechte. Diese Gegner gehörten 15 Jahre später zu den Wegbereitern des Faschismus. Heute erleben wir, wie die sozialen und politischen Errungenschaften erneut in Frage gestellt werden. Immer weniger Beschäftigte können sich auf Tarifverträge berufen. Immer weniger Betriebe haben Betriebsräte. Unsere Grundrechte werden durch verschärfte Polizeigesetze gefährdet und reaktionäre, nationalistische und faschistische Bestrebungen erstarken. Dagegen wehren wir uns. Wir brauchen mehr soziale und demokratische Rechte. Wir brauchen keine Bundeswehreinsätze in aller Welt und keine militärische Aufrüstung. Nur eine breite soziale Bewegung kann die Rechtsentwicklung aufhalten. Diese Kundgebung ist am Donnerstag, also morgen um 17 Uhr, vor dem Brandenburger Tor auf dem Pariser Platz. Und ja, die wird 1 oder 2 Stunden dauern, wenn ich das hier richtig verstehe. Am Freitag ist der 9. November. Es gibt dort eine Gedenkkundgebung und Demonstration am Mahnmal Levezzo-Straße. Und anschließend eine antifaschistische Demonstration, auch nach 80 Jahren. Kein Vergeben, kein Vergessen. Aus dem Veranstaltungstext. Heute vor 80 Jahren wurden in Berliner Straßen Juden und Jüdinnen angegriffen, jüdische Geschäfte geplündert, Synagogen in Brand gesetzt. Der 9. November 1938 war der Auftakt zur Vernichtung, zum Mord an 6 Millionen europäischen Juden und Jüdinnen. Die nichtjüdische Bevölkerung beteiligte sich am Morden oder stimmte durch ihr Schweigen zu. Wenn wir heute an die Novemberpogrome von 1938 erinnern, heißt das, dass wir ihre Opfer gedenken, ihnen Namen und Geschichten geben. Es heißt auch, dass wir antifaschistisch wachsam sind gegenüber einer Gesellschaft, deren autoritäre und ressentimentgeladene Tendenzen wieder offen zutage treten. Gedenken und kämpfen wir gemeinsam. Kommt am 9. November zur Gedenkkundgebung und anschließend zur antifaschistischen Demonstration nach Moabit sowie im Anschluss zu den antifaschistischen Protesten gegen den Neonazi-Aufmarsch am Hauptbahnhof. Beginn ist, wie gesagt, am Mahnmal in der Levezzo-Straße um 17 Uhr. So, am Samstag dann eine Demonstration in Potsdam, also nicht in Berlin, sondern in Potsdam. Startpunkt ist der Bahnhof Charlottenhof. Und das ist eine Demo gegen das eben im vorherigen Text schon angesprochene Polizeiaufgabengesetz. Und zwar hier das von Brandenburg. Das Motto der Demonstration ist: Neues Polizeigesetz in Brandenburg stoppen, Grundrechte schützen. Das Hashtag NoPolGBBG-Bündnis gegen die neuen Brandenburger Polizeigesetze ruft zur Demo auf. Neuer Terrorismusparagraf mit unklaren Begriffen aller sogenannter drohender Gefahr und präventiv in Gewahrsamnahmen, Meldeauflagen gegen politisch Engagierte, Ausweitung der Videoüberwachung und Schleierfahndung, sogenanntes Racial Profiling, all das lässt grüßen mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz, der Ausweitung der Online-Überwachung, Staatstrojaner und Handgranaten für die Polizei und. Das müssen wir stoppen. Raus auf die Straße, kurz vor Einbringung der Gesetzesvorlage in den Brandenburgischen Landtag wollen wir laut, kreativ und zahlreich für unsere Grundrechte auf die Straße gehen. Ziele der Demo sind das Innenministerium, der Landtag und die Staatskanzlei. Beginn dieser Demo am Samstag ist um 13 Uhr in Potsdam am Bahnhof Charlottenhof. All das sehr einfach zu erreichen von Berlin aus mit der S-Bahn und dann weiteren Verbindungen dort. Also ist in Potsdam eine andere Stadt, aber wirklich nicht weit von Berlin aus, vom Alexanderplatz und diversen anderen Bahnhöfen der zentralen S-Bahn-Linien, wirklich einfach zu erreichen, Bahnhof Charlottenhof in Potsdam. So, das war der Demo-Ticker für diese Woche. Weitere interessante Termine und Infoveranstaltungen aller Art findet ihr auf dem Weblog stressfaktor.squad.net. too much when he's asleep. He's losing touch. Is he alive? Or is he dead? Smelly Family mit Premonitions. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt hatte, dass am 16. November das Soli-Konzert für die Freien Radios in Berlin ist. Falls nein, dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es in der Roten Insel in der Mannsteinstraße in Schöneberg nahe dem U-Bahnhof Gleispark oder der S-Bahn Yorkstraße stattfindet. Und ich hoffe, dass ihr das euch ganz dick im Kalender ankreidet und kommt und uns unterstützt, denn wir brauchen es an dieser Stelle wirklich. Und ich glaube, damit belasse ich es jetzt auch. So, die Sendung ist fast zu Ende. Ihr könnt natürlich unseren Podcast in wenigen Stunden dann auch hören von dieser Sendung oder von alten Sendungen. Im Augenblick heißt der Podcast noch radioaktivberlin.blogsport.de. Das kann sein, dass sich das jetzt im Herbst, Winter ändert. Ansonsten verabschiede ich mich. Mein Name ist Markus. Wie ich in der nächsten Woche, ob ich hier live moderieren kann, das weiß ich noch nicht, denn es gibt einige Komplikationen in der nächsten Woche. Aber auf jeden Fall, was immer steht, ist das Schlusswort von Mumia Abu-Jamal, dem gefangenen Radiojournalisten aus den USA, der jetzt seit 37 Jahren schon in Haft sitzt. Der wird euch zum Ende nochmal erzählen, wer er ist. Und sobald er frei ist, kann er das hier auch mal live machen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest-growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. A little bit, but not insane. Hey, I'm pyro.